1. Jesus erzählt ihnen ein Gleichnis, im Zuver Dutlichen, das man jederzeit bieten und dabei nicht nachlassen sollte. 2. Sagt, in einer Stadt lebte ein Richter, der weder Gott fürchtete noch Rücksicht auf Menschen nahm. 3. In derselben Stadt gab es ein Witwe, die immer wieder zu ihm kam und forderte, verschaff mir recht gegenüber meinem Gegner vor. Lange Zeit weigert sich der Richter, doch schließlich dachte bei sich, obwohl ich weder Gott fürchtete noch auf Menschen achte. 5. Word ich dieser Witwe denn recht verschaffen, weil sie mich ständig belastigt, anden Fools word sie mihem end noch angreifen. 6. Der Herr fu fort, hort, was dieser ungerecht Richter sagt. 7. Solti Gott etwas seinen Ausewulten, die Tagen nacht zu im Rufen, nicht recht verschaffen, sondern sie lange warten lassen. 8. Ich versichere euch, word ihnen schmel recht verschaffen. Doch word der Menschensen, wenn kommt, überhaupt noch glauben auf der oder finden. 9. Zu einigen, die auf ihr eigen gerechtet keep vertrauten und ander verachteten, erzählte dieses Gleichnis. 10. Zwei Männer gingen in den Tempel, zu beten, der ein war ein Pharisäer, der ander ein Zöllner. 11. Der Pharisäer stellte sich hin in Betit bei sich selbst, ich dank dir, Gott, das ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerecht, ehe Brecher, oder gar wie dieser Zöllner. 12. Ich fast zweimal pro Wash und Jeb den Zenten von allem, was ich ein Name. 13. Der Zöllner hingegen stand von weitem, wagte nicht einmal, sein Organ zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich in die Brust und sprach, Gott, sei mir sundernädig. 14. Ich sage, dieser Jing gerechtfertigt nach Hause, im Gegensatz zu Jenem. Den wer sich selbst erhot, word erniedrigt wer den, wer sich aber selbst erniedrigt, word erhot wer den. 15. Man bracht auch klein kinder zu ihm, damit sie beruhe. Als die Jünger die sahen, wiesen sie die Lut zurecht. 16. Jesus aber rief die kinder zu sich und sagt, lass die kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn solchen gehort das Reich Gottes. 17. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kinder nimmt, wird niemals hinkommen. 18. Ein führender Mann fragte ihn, Guttermeister, was muss ich tun, uiges Leben zu erben? 19. Jesus erwidert ihm, warum nennst du mich Gott? Niemand ist Gott außer dem einen Gott. 20. Die Gebote kennst du, du sollst nicht die Hebräischen, nicht Toten, nicht Stehlen, kein falsches Zeugnis deinen Vater und dein Mutter Aaron. 21. Aber sagt, all das habe ich von Jugenden befolgt. 22. Als Jesus dies hort, sagt zu ihm, eins fällt dir noch, verkauf als, was du besitzt, und verteilissen die Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, und danach folge mir. 23. Als dies hort, word sehr traurig, denn war äußerst reich. 24. Jesus sorin und sagt, wie schwer ist es für die Reichen, in das Reich Gottes zu gelangen? 25. Es ist nämlich leichter, dass ein Kamel durch ein Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. 26. Die Zuhörer fragten daraufhin, wer kann dann überhaupt gerettet werden? 27. Aber erwidert, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 28. Petrus sagt, sieh, wir haben als, was wir besassen, verlassen und sind dir gefolgt. 29. Erwidert ihnen, wahrlich, ich sage euch, es gibt niemanden, der Haus oder Frau oder Bruder oder Eltern oder Kinder des Reichs Gottes willen verlassen hat. 30. Der nicht ein Vielfach in dieser Zeit und in der Kommenden Welt uiges Leben empfangen wird. 31. Jesus nahm dies Wolfjünger bei Seite und sagt zu ihnen, sieh, wir gehen nach Jerusalem hinauf, und als, was von den Propheten über den Menschensohn geschrieben wird sich erfüllen. 32. A word den Heiden ausgeliefert, verspottet, beschimpft und angespien werden. 33. Nachdem sie in ausgepeitscht haben, werden sie in Toten, Dokum dritten. Tag word aufstehen. 34. Sie verstanden jedoch nichts davon, dies wird blieben ihnen verborgen, so dass sie nicht begreifen konnten, was er sagt. 35. Als Jesus sich Jericho nahert, sass ein Blinderum wegen Bettelte. 36. Als er die Vorbeise hend Menschenmensch hort, fragtero, was dies bedoet. 37. Man berichtet ihm, dass Jesus von Nazareth vorübersehe. 38. Da refer, Jesus, Sohn Davids, urban ditch minor, 39. Diogenigen, die Verorstingen, Wiesen in Zurechten befallen im zu schweigen, Docker rief umso lauter, Sohn Davids, urban ditch minor, 40. Jesus blieb stehen und befahl, in zu sich zu bringen. Als der Blindner kam, fragte Jesus in, 41. Was möchtest du, das ich für dich Tuesday, antwortet, Herr, ich möchte wieder sehen können, 42. Jesus sagt zu ihm, Word sehend. Dein Glaub hat dich geheilt, 43. Sofort konnte er sehen und folgte Jesus, wobei er Gott preis. Und das gesamte Volk, das dies sah, gab Gott die Ehre.